ist in mir ein Feuer entfacht. Der Mond steigt auf und ich weiß, es wird Zeit, dass der Wolf in meinem Körper erwacht. Keine Angst mehr vor Schmerzen und so, denn der Wille ist da und der Sieg sowieso. Mein Instinkt leitet mir den Weg. Ich weiß selbst nicht genau, wohin er geht. Ich brauch Blut zum Überleben und Fleisch. Drum werd ich mir nehmen heute Nacht, wenn der Wolf erwacht. Heute Nacht, wenn der Wolf erwacht. Ich brauch Blut zum Überleben und Fleisch. Drum werd ich mir nehmen heute Nacht, wenn der Wolf erwacht. Heute Nacht, wenn der Wolf erwacht. Und Fleisch, drum werd ich's mir nehmen. Heut Nacht, wenn der Wolf erwacht. Heut Nacht, wenn der Wolf erwacht. Heut Nacht, wenn der Wolf erwacht. Heut Nacht, wenn der Wolf erwacht. Ich brauch Blut zum Überleben. Auf Fleisch, drum werd ich's mir nehmen. Wenn der Wolf erwacht, heut Nacht, wenn der Wolf erwacht.